Das ist E zu dem P, zu dem I, zu dem K. Zu dem K? Das ist epic, Digga, das ist epic, epic, epic, epic, epic, epic, epic, epic, epic, epic, epic, epic, epic. Das ist E zu dem P, zu dem I, zu dem K. Zu dem K? Das ist epic, Digga, das ist epic. Lieb diesen Shit, wie ihr seht, komm ich klar. Epic für immer und ewig. Das ist E zu dem P, zu dem I, zu dem K. Zu dem K? Das ist epic, Digga, das ist epic. Lieb diesen Shit, wie ihr seht, komm ich klar. Ewig, für immer und ewig. Und ich komme wieder rein, wieder rein. Bring die Sonne hier zum Schein. Mit dem nächsten Release, sag mir, wer will noch Beef, habe Krisen im Kopf, doch beherrsche den Krieg, hatte die Schmerzen und flieg und im Herzen den Sieg. Guck, alles was ich mache, kommt vom Herzen, du Freak, vom Herzen, du Freak. Mann, ich hab es drauf und die Schmerzen besiegt, ich lerne jetzt fliegen. Mann, es gibt nicht auf und beherrsche die Krisen, beherrsche die Krisen. Tag ein Tag aus fang ich mehr an zu lieben, mehr an zu lieben. Denn das ist mein Weg und ich werd weiterziehen. Denn das ist mein Weg und ich werd weiterziehen. Denn das ist mein Weg und ich werd weiterziehen. Dieses E zu dem P, zu dem I, zu dem K. Zu dem K? Das ist epic, Digga, das ist epic. Lieb diesen Shit, wie ihr seht, komm ich klar. Epic für immer und ewig. Das ist E zu dem P, zu dem I, zu dem K. Zu dem K? Das ist epic, Digga, das ist epic. Lieb diesen Shit, wie ihr seht, komm ich klar. Epic für immer und ewig. Und ich droppe diese Zeilen, weil ich Bock hab, was zu schreiben. Und so wird es immer bleiben. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich verdränge schlechte Zeiten, Mann, das war ich für ein Penner. Doch heute bin ich erwachsen und sehe viele Dinge anders. Bin so lange schon dabei, doch es ist so wie ein Anfang. Wie ein Anfang. Will viel weiter kommen, doch es geht nur langsam. Viel zu langsam. Viele wollen mich stoppen, doch sie sind nur handsam. Nur handsam. Ey, kommt doch ruhig her, oder habt ihr grad Angst, Mann? Nur Angst, Mann. Ihr werdet zerpoppt, ich zieh ab wie ne Pumpgun. Ihr werdet zerpoppt, ich zieh ab wie ne Pumpgun. Ihr werdet zerpoppt, ich zieh ab wie ne Pumpgun. Das ist C zu dem P, zu dem I, zu dem K. Zu dem K? Das ist epic, Digga, das ist epic. Lieb diesen Shit, wie ihr seht, komm ich klar. Epic für immer und ewig. Das ist E zu dem P, zu dem I, zu dem K. Zu dem K? Das ist epic, Digga, das ist epic. Lieb diesen Shit, wie ihr seht, komm ich klar. Epic für immer und ewig.